Your touch makes the waves. Catch me on radio. Catch me on FM 88.4 or simply cashmereradio.com. Catch me on radio. Good morning, guten Morgen, dear listeners, liebe Hörerinnen und Hörer. First of all, to the English speakers and listeners amongst you, this might be a little disappointment for you, because the following hour will be mainly in German. Improvement. I think it's fine. Government. Statement, Firmament, Basement. Doku Argu Experipic vom 20. August bis 8. Oktober in der Galerie Nord, Kunstverein Tiergarten. Und Ment, jeden Samstag von 10 bis 11 auf 88,4 Berlin und 90,7 Potsdam. Bei Kashmir Radio. Ment, the Freshmaker. Es ist Samstagmorgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nochmal einen guten Morgen an euch. Ihr hört Ment. Das ist eine Radioshow, die die Ausstellung Doku Argu Experipic begleitet. Die gestern Abend, vielleicht wart ihr auch da, im Kunstverein Tiergarten der Galerie Nord, im Tiergarten in Moabit in Berlin eröffnet wurde. Die Ausstellung läuft bis zum 9. Oktober. Ihr habt also noch viel Zeit, sie anzuschauen. Wenn ihr aber lieber auf euren Ohren unterwegs seid, dann könnt ihr jeden Samstag von 10 bis 11 hier reinhören. Denn wir spielen Stücke der beteiligten Künstler, die man selber nicht in der Ausstellung hören kann. Doch die von oder in Zusammenarbeit mit den ausstellenden Künstlern hergestellt wurden. Es gibt Hörstücke, es gibt Musik, es gibt Konzertmitschnitte. Lasst euch überraschen. Die von Clara Bausch und Sarah Lien kuratierte Ausstellung hat nicht nur ein Radio, sondern auch ein Handbuch. Pigment, a dry insoluble substance, usually pulverized, von Vincent which Kronwald, when suspended in a liquid vehicle becomes a paint, ink, etc., a coloring matter or substance, any substance whose presence in the tissues or cells of animals or plants colors them, verb, to color, add pigment to become pigmented, acquire color, develop pigmentation, a poor quality of paper that doesn't pigment well. Im Eingangsbereich der Ausstellung werden Sie von einer Pappdame im Kostüm begrüßt, die Sie in den hinteren Teil des Raumes leitet. Hier finden Sie ein Immobilienbüro, in dem Sie sich ausschließlich für pyramidale Einfamilienhäuser interessieren können. Ausgangspunkt des pyramidalen Werkzirkels von Lola Göller war der erzwungene Auszug aus ihrem damaligen Atelier aufgrund des Baus des Pfels in Neukölln. Parallel zum Umzug entstand ein Hörstück gemeinsam mit Marta Gerosa, welches wir Ihnen hier, heute und jetzt präsentieren. Viel Spaß. Sie hören Estlers May Your Stars Shine Bright, Your Pretty Pyramid. Ein Radiofeature zum Bau der neuen Estler Kunsthalle von Lola Göller, entstanden im Rahmen der Serie Ich konkret Estrel Granit 2014. Musik.

deswegen präsentieren wir euch heute ein Hörstück aus der Ausstellung. Cinema Coupins, das sind Minze Thomischheit und Arne Hector, haben für euch Und wenn das Eigentum heilig ist gebaut. Viel Spaß bei diesem Stück, bis bald und ja, ja, ja, ja. Moin Jens Uwe, alter Verwalter. Na, alles klar? Hey Buggy, alles läuft wie am Schnürchen. Stand heute Morgen haben wir 3/4 der Mieterhöhungszustimmung. Bleiben noch 20, da gehen heute die Klagen raus ans Amtsgericht. Das ist prima. Und die renitente Lehrerin aus der Weserstraße? Der hat Rolfi jetzt eine Abmahnung geschickt, die sind wir bald los. Das ist ja sehr gut. Nee, ohne Untermieter kann die sich die Wohnung sowieso nicht mehr lange leisten. Du, ich bin schon im Funkhaus. Es geht hier nämlich gleich los. Na dann, viel Spaß. Ich jucke gerade noch über den Wannsee, aber fahr dann direkt ins Gefahrengebiet. Ciao. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung, heute mit dem Titel Eigentum und Recht und Freiheit. Eigentum oder Enteignung? Klimaschutz, soziale Ungleichheit, Wohnungsnot. Auf der Suche nach Lösungen zu aktuell drängenden Konflikten wird vermehrt die Möglichkeit von Enteignungen diskutiert. Nach langem Dornröschenschlaf geriet damit auch Artikel 15 unseres Grundgesetzes wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Ich zitiere kurz zur Erinnerung. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden. Allerdings nicht willkürlich, sondern, wie Artikel 14 präzisiert, nur zum Wohle der Allgemeinheit. Wird nun aber das Gemeinwohl durch Enteignung gefördert? Oder ist das Privateigentum als Bedingung individueller Freiheit nicht gerade der Garant für eine prosperierende Gesellschaft? Diese Frage möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Bei mir im Studio begrüße ich Burkhard Mäßig, Sprecher der AfDP, und aus dem Homeoffice zugeschaltet per Telefon ist uns Frau Dr. Ava Sebald, Professorin für Rechtsgeschichte an der Universität Heidelberg. Ich grüße Sie. Frau Sebald, in einer freien Gesellschaft, der die soziale Marktwirtschaft Wohlstand und ja auch gesellschaftlichen Frieden beschert, kann dieser Artikel 15 schon verwundern. Ja, in den letzten Jahrzehnten wurde in Bereichen, die die elementarsten Grundbedürfnisse der Menschen anbelangen, die Verantwortung von der öffentlichen Hand in die Hände großer Privatunternehmen gelegt. Das betrifft die Versorgung mit Wasser, mit Strom, aber eben auch Wohnungen in großen Städten. Wenn börsennotierte Wohnungsunternehmen die Dividende ihrer AktionärInnen aus den Mieten von Wohnungen herausholen, die vor der Privatisierung zu einem sehr hohen Anteil Sozialwohnungen waren, dann werden MieterInnen vertrieben. Es handelt sich ja hier nicht um Einzelfälle, sondern um eine massenhafte Vertreibung raus aus den attraktiven Innenstadtbezirken. Somit ist die Forderung nach Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit für mich durchaus nachvollziehbar. Und das Grundgesetz hält diese Tür bislang offen. Also, mir scheint, dass heute in weiten Teilen der Gesellschaft zunehmend der Respekt vor individuellem Eigentum fehlt. Linke Kräfte in Politik und Gesellschaft schüren bewusst Neid, diskreditieren Kleinaktionäre als Spekulanten und Wohneigentümer als Miethaie. Ja, Grüne, SPD und Linke haben in Berlin mit einem verfassungswidrigen Mietendeckel hart in das Eigentumsrecht eingegriffen. Nachdem Karlsruhe den Mietendeckel kassiert hat, unterstützt die Linke jetzt ein Volksbegehren, das private Vermieter kalt enteignen will. Das ist ein Aufruf zum Diebstahl durch den Staat. Der Schutz des Eigentums aber wird ja nun einmal von der Verfassung garantiert. Du, gerade hat mich im Treppenhaus in der Liebigstraße so eine Type angegiftet. Leute wie du hören enteignet. Linke Zecke, Untermensch, also Untermieter wahrscheinlich. Am helllichten Tag trauen die sich. Du hast einmal gesagt, das Gesetz hält uns den Pöbel vom Leib, nicht die Faust. Hab da langsam Zweifel. Jedenfalls, die Ökopanel auf dem Dach sind installiert, Förderung ist voll ausgezahlt, ich lege es aber auf die Miete um, eh klar. Du, wenn du nachher mit dem Innensenator telefonierst, der Räumungstermin für den Laden in der Badstraße ist bestätigt, aber du könntest doch mal erwähnen, dass hier auf jeden Fall genug Einsatzkräfte ankamen. Eigeninitiative in einer freien Marktwirtschaft, Ohne rechtswidrige Einschränkungen von staatlicher Seite ist der Schlüssel zur Beseitigung von Wohnungsnotstand nicht die Verstaatlichung von Privateigentum. Ja, es handelt sich eben nicht um Verstaatlichung, sondern um Vergesellschaftung. Ein Mangel an Begriffsschärfe führt hier in die falsche Richtung. Die Verfassung eröffnet die Möglichkeit einer Demokratisierung des Privateigentums und verweist damit auf eine Wirtschafts- und Eigentumsordnung jenseits des Marktes. Die AfDP... Entschuldigung, das Grundgesetz wurde zu einem Moment in der Geschichte der Bundesrepublik geschrieben, an dem die zukünftige Wirtschaftsordnung noch offen war, beziehungsweise bewusst offengelassen wurde. Was wenige wissen, unser Grundgesetz schreibt eben keine konkrete Wirtschaftsordnung vor. Die AfDP ist die einzige... Die Sozialisierungsermächtigung in Artikel 15 eröffnet also Gestaltungsräume. Nicht nur zur Schaffung von sozialem Wohnraum, sondern auch weit darüber hinaus, um Tiere, Wasser und Boden vor der totalen Ausbeutung und Vernichtung zu schützen, zum Wohle aller. Wir sind ja auch für den Klimaschutz. Ja, das steht ganz oben auf unserer Agenda. Aber Artikel 15 brauchen wir dafür nicht. Wir brauchen ihn überhaupt nicht. Artikel 15 kann man auch als den Blinddarm des Grundgesetzes bezeichnen, ein Entzündungsherd, der immer wieder Ärger macht. Er wurde nie angewandt. Und das aus gutem Grund. Aber er ist immer wieder Anlass für populistische und nutzlose Debatten. Ist aber potenziell brandgefährlich. Und deshalb haben wir beim Parteitag beschlossen, Artikel 15 ersatzlos zu streichen. Stattdessen wäre es an der Zeit und ein wichtiges Signal, die soziale Marktwirtschaft in den Verfassungsrang zu erheben. Finden Sie denn auch die Berliner Referendumsinitiative zur Enteignung großer Wohnungsgesellschaften populistisch und nutzlos? Es ist ja völlig legitim, auf steigende Mieten und fehlende Wohnungen hinzuweisen, ebenso auf die kommenden Aufgaben beim Klimaschutz. Aber wer den Menschen weismachen will, eine Zentralverwaltungswirtschaft funktioniere besser als der Markt, der täuscht sie. Wenn Wohnungen fehlen, hilft nur bauen. Bauen statt klauen. Bei immer schneller steigender Nachfrage das Angebot vergrößern. Und zwar schnell. Ja? Schneller als umweltgrün durchwirkte Bauvorschriften das derzeit zulassen. Schneller als es Innenstadt-Fauna-Fanatiker derzeit akzeptieren. Und vor allem ohne Zeit mit Enteignungsdebatten zu verlieren. Denn die sind ja nicht nur sinnlos, sondern in einer freien Marktwirtschaft regelrecht infam. Die Wohnungsnot ist kein Marktversagen, sondern Staatsversagen. Also ich sehe darin das klare Versagen der Berliner Politik. Und das geht durch alle Parteien. Aber interessanter und überhaupt fruchtbarer erscheint mir noch weiter in die Tiefe zu gehen, welche brandgefährlichen, wie Sie sagen, Möglichkeiten das Grundgesetz eröffnet. In ihm steckt nämlich tatsächlich das Potenzial, die Systemfrage zu stellen, und zwar innerhalb der gegebenen Verfassungsordnung. Der demokratische und soziale Rechtsstaat stellt die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zur Disposition des demokratischen Willens. Schon morgen könnte eine demokratisch legitimierte Mehrheit die Grundlagen unseres Staates umplanen und ihn zu einer sozialen Demokratie entwickeln. Venezuela! Was Sie da beschreiben, ist die Tyrannei der Mehrheit. Die einzige Freiheit, um die es hier geht, die Grundlage aller weiteren Freiheit, ist die Eigentum zu besitzen. Die AfDP als alternativlose Freiheitspartei muss diese Freiheit schützen, auch gegen die Mehrheit. Wir stehen ja schon. Entschuldigung, aber sehen Sie denn wirklich die Tyrannei der Mehrheit? Moment, lassen Sie mich bitte noch ausreden. Wir stehen kurz davor, dass unser Land in die erste der drei Sozialismusphasen eintritt. Die massive Umverteilung bestehenden Wohlstands, begleitet von einer kurzen Euphorie in bestimmten Teilen der Bevölkerung. Phase 2 und 3 können Sie in Venezuela begutachten. Dann geht nämlich alles den Bach runter. Begleitet von unvorstellbarem Leid. Raggi, halt dich fest. Ich stehe vor der Florastraße, die hängt voll mit Parolen. Spekulanten raus aus unserem Kiez, so das Übliche. Aber auf einem ist dein Name drauf. Das kann ich wohl nicht haben. Burkhardt-mäßig macht saumäßig Profit. Komisch, so militant. Passt gar nicht nach Pankow. Hat den bestimmt jemand aus dem Friedrichshain aufgepinselt. Hoffe, die Presse kommt nicht so weit in den Norden. Aber jetzt kommt der Haken. Dein Parteikollege von hier hat mir gesagt, der Baustadtrat will doch übers Vorkaufsrecht reingrätschen. Irgendwo hat er plötzlich Geld aufgetrieben. Damit wäre aber unser super Deal mit den Norwegern geplatzt. Hast du nicht auch irgendeinen Draht zu den Grünen? In Venezuela haben sich seit der Bolivarischen Revolution, die im großen Stil Enteignungen von Land und Industrie betrieben hat, mehr als 5 Millionen Menschen für die Freiheit entschieden und das Land verlassen. Insofern ist Venezuela nicht so weit hergeholt. Ja, genau. Aber bleiben wir doch noch mal bei den Begriffen. Sie würden also sagen, dass Eigentum und Freiheit untrennbar miteinander verbunden sind? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und es so formulieren. Freiheit als Idee setzt sich gewissermaßen materiell im Eigentum fort. Aber das bringt natürlich auch Verantwortung mit sich, kann auch zur Belastung werden. Also, ich genieße mein Eigentum jeden Tag. Und ich danke Gott und natürlich unserer Verfassung, die es schützt. Ja, mein Besitzstand besteht im Wesentlichen in einem prekären Untermietvertrag. Das ist schon auch eine besondere Art von Lebensgefühl, wenn man sich bewusst ist, gewissermaßen auf dem Schleudersitz zu sitzen. Herr Mäßig, spricht das nicht auch für klare Versäumnisse der Politik, dass eine Professorin zur Untermiete... Ganz richtig. Und da setzt unsere Partei mit ihrer Forderung an. Wir müssen Deutschland zu einer Eigentümernation machen. Das ist, was ich in meinem Buch die liberale Lüge nenne. Durch Steuersenkungen, private Kranken- und Altersversicherung und mehr Marktwirtschaft alle Leistungswilligen zu EigentümerInnen zu machen, ganz nach dem Beispiel der USA. Was ist denn aus den 10 Millionen Haushalten geworden, deren Immobilien nach 2008 zwangsversteigert wurden? War das keine kalte Enteignung? Die wurden von Hedgefonds zum Schnäppchenpreis gekauft, um sie dann wieder an die obdachlos gewordenen ehemaligen EigentümerInnen zu vermieten. Das ist unterm Strich das liberale Prinzip. Mit großzügiger Vergabe von Krediten lockt man die Leute in die Schuldenfalle. Und bei der nächsten Krise werden sie kalt enteignet. Frau Dr. Sebald? Hallo? Können Sie mich hören? Nein? Da wir Frau Dr. Sebald im Moment nicht hören können, spielen wir den von ihr ausgewählten Musiktitel. Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stelle ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt, meine Einfahrt bleibt. Situation in Berlin zurückzukommen. Mit einer EigentümerInnenquote von gut 17% sehe ich eigentlich nur einen realistischen Weg in die, wie Sie das nennen, Eigentümernation. Und das ist Enteignung. Aber zum Zweck der Vergesellschaftung. Wenn man sich als Teil der Gesellschaft versteht, ist das eine gute Nachricht, denn es profitieren alle davon. Die Gesellschaft, die gibt es doch. Wie 1926 bei der Volksabstimmung über die... Die Gesellschaft gibt es doch gar nicht. Die AfDP ist die einzige Partei, für die Marktwirtschaft die beste Sozialpolitik ist. Buggy, hier Ground Control, steht vor dem Laden in der Badstraße. Die Polizei hat die Tür aufgebrochen, aber dahinter ist alles verrammelt. Jetzt müssen wir warten, dass sie noch die schwere Technik ranholen. Die haben überhaupt zu wenig Leute geschickt, 600 schaffen, das ist ein Witz für die Gegend. Angeblich, weil sie ihre Leute für eine Demo von den Enteignungsfuzzis brauchen. Ausgerechnet! Der Einsatzleiter geht inzwischen von 3000 Demonstranten aus. Kann sein, dass die uns einkesseln. Wie 1926 bei der Volksabstimmung über die Fürstenenteignung sehe ich die Gefahr in der Agitation von rechts, die den Menschen weismachen will, dass ihnen ihr Auto, ihre Wohnung, ihr Kleingarten weggenommen werden soll. Heute haben wir eine in gewisser Weise vergleichbare Situation. Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts erschafft durch ungeheure Monopolbildungen wieder quasi feudalistische Verhältnisse. Stichwort. Frau Dr. Sebald, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber wir konnten Ihre sicher sehr interessanten Ausführungen wegen einer unterbrochenen Verbindung nicht hören. Ich würde aus Gründen der Ausgewogenheit aber gerne nochmal nachhaken. Kann man in unserer Demokratie von Feudalismus sprechen? Das scheint mir doch etwas zu weit. Ja, ja, genau. Wenn eine Gesellschaft das Recht auf Eigentum preisgibt, sind der Anarchie und der Diktatur des Plebs Tür und Tor geöffnet. Buggy, von mir nur noch zwei dünne Reihen Einsatzpolizei, dahinter mehr von Demonstranten. Der Nachschub kommt gar nicht mehr durch. Buggy, jetzt habe ich einen Farbbeutel abgekriegt. Das ist das hier vielleicht ein Reenactment? Das ist ja wie in den 70ern mit Lummer. Ich versuche hier irgendwie rauszukommen. Oh, Scheiße, da stehen welche auf meinem Tesla. Hey, runter da! Das ist mein Eigentum! Eigentum und Recht und Freiheit. Ein Hörstück von Cinema Coupin. Es sprachen Jennifer Ron in der Rolle der Moderatorin Renate Baldenius, Antje Wittra als Dr. Ava Sebald, Andreas Klumpf als Burkhard Mäßig, genannt Buggy, Sprecher der AfDP, und Jörg Witte als sein Freund und Verwalter Jens-Uwe Hartmann. Entstanden im Rahmen der Ausstellung Doku Argo Experi Pic 2021. Document, noun, a written or printed paper furnishing information or evidence, as a passport, deed, bill of sale, or bill of lading, a legal or official paper, any written item, as a book, article, or letter, especially of a factual or informative nature, digital technology. A computer data file, especially one with formatted text, archaic. Evidence, proof, a verb, to furnish with documents, with references, citations, etc., in support of statements made, to support by documentary evidence. Nautical, to provide, a vessel, with a certificate giving particulars concerning nationality, ownership, tonnage, dimensions, etc., obsolete, to instruct. Argument, an oral disagreement, verbal opposition, contention, altercation, a violent argument, a discussion involving differing points of view, debate, a process of reasoning, series of reasons, a statement, reason, or fact for or against a point, an address or composition intended to convince or persuade, persuasive discourse. Subject matter, theme, an abstract or summary of the major points in a work of prose or poetry, or of sections of such a work. Mathematics, an independent variable of a function, also called amplitude. Computers, a variable in a program, to which a value will be assigned when the program is run. Obsolete, evidence or proof, a matter of contention. Experiment, a test, trial, or tentative procedure, an act or operation for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, supposition, etc., the conducting of such operations, experimentation, a product that is the result of long experiment, obsolete. Experience, verb, to try or test, especially in order to discover or prove something. Pigment, a dry insoluble substance, usually pulverized, which when suspended in a liquid vehicle becomes a paint, ink, etc., a coloring matter or substance. Any substance whose presence in the tissues or cells of animals or plants colors them. Verb, to color, add pigment to become pigmented, acquire color, develop pigmentation, a poor quality of paper that doesn't pigment well. Meant, a suffix of nouns, often concrete, denoting an action or resulting state, abridgment, refreshment, a product, fragment, or means, ornament, simple past tense and past participle of mean, meant. Your touch makes the waves. Catch me on radio. Catch me on FM 88.4 or simply catchmeradio.com. Catch me on radio.